Diese Hochzeit ist Ihr Werk, Frau Schwägerin. Sind Sie jetzt zufrieden? Nein, aber Ihnen gratuliere ich, Herr Brautvater. Gratulieren Sie mir nicht. Liebe macht dumm, sie gibt für ihn auf, was das Leben verschönt. Wen bringt sie um? Sie sollte fliehen, ehe sie sich dran gewöhnt. Liebe macht blind, Franz weiß nicht, was er tut. Er hat auf mich nicht gehört. Warum musste es? Seh ich das sein? Kind, packt mich die Wut. Sie hat meine Pläne zerstört. Dem Kaiser fehlt fast alles, was ein Kaiser braucht. Ich seh sie und denk bei mir. Er passt nicht sie zu dir. Er passt nicht zu ihr. Was wollen wir draus? Verdienen die neue Kaiserin. Sie sind nicht viel mehr am Hof. Ihr Stammer hat so Fehler, das soll wieder sehen. Ein Kind noch. Es sieht schlecht. In der Schatzkammer für die Krone zu. Sie ist naiv und beim Aussteigen aus der Kutsche verlor die schöne Kaiserin beinahe Idiotie. Sie ist noch schwer. Es ist auf wie geschehen und brav. Ein Kind zu getrieben.